bin ich. Ich bin was? Ich bin du? Aber wie? Ich bin ich. Wir sind zu. Ich bin Hinz, du bist Kunst, sie ist Anatomie. Wir sind Scheibe.